Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. 9. Teil. O wunderbare Sinfonie der Insekten. Der Darm beherrscht die Welt. Wir fliegen! Ja, ich merke es. Offensichtlich sind wir durchs Fenster geflogen. Wenn ich gewusst hätte, was Fliegen bedeutet. Das flattert nicht wie ein Schmetterling, das segelt auch nicht wie ein Storch, das bewegt sich in der Luft, wie wir uns auf der Straße bewegen. Geradeaus, links, rechts und fest und sicher. Und wie schnell die Kursänderungen sind. Oh, aufpassen, sie geht in die Kurve. Halt dich fest, Onkel Fabre. Ja. Herr Vater! Fliegkraft! In einem Ballon geht es friedlicher zu, habe ich mir sagen lassen. Aber wenn man fällt, dann fällt man weich. Jui! Wir sollten ein Lied singen, Jerome. Ja, das von der Grille. Meinetwegen. Von der Libelle müssen wir noch eins dichten. Alle, die Grille. Jetzt kommen die heißen Tage. Ach, welch ein Sturm tobt vor meinem Haus. Wenn in den großen Platanen die Grille lärmt am helllichten Tag. Kleine Grille, lass deine Zimbeln tönen und bleib im Herzen fröhlich. 8 Wochen hast du noch nicht mehr. Wenn du dich mal auf deinen Hintern setzen könntest, aber langsam, sanft. Schreib. Sie fliegt wie ein Riesenrad. Also, man fällt manchmal unsanft auf den Boden. Wird auch mal in die Ecke geschleudert, wenn der Wind das Tier mit sich reißt. Aber sonst fliegt sie langsam. Bleibt auch mal stehen. Wir halten uns an den Nervensträngen fest. Oder sitzen gemütlich hinter ihren Augen. Steht sie still, sieht man erstaunliche Bilder. Pralle Weintrauben. Platanenblätter. Man sieht vorbeifliegende Wespen. Einen Riesenkuckuck habe ich gesehen. Und Kohlweißlinge. Sie blinzeln uns zu. Warum läuft draußen alles so langsam ab? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so. Mir gefällt unsere Reise. Auch wenn du immer alles aufgeschrieben haben willst. Die Wissenschaft fordert es. Was ist das? Oh. Eine Culex annulatus. Eine Stechmücke. Sie hat einen roten Leib. Sie ist prall gefüllt nach geglückter Mahlzeit. Vielleicht hat sie Marie oder den Lehrer gestochen. Oder vielleicht den Präsidenten der Republik. Der soll seit ein paar Tagen unsere Gegend besuchen. Wie sie im Winde treibt. Ich fürchte, sie weiß nicht, dass sich unsere Libelle für sie interessiert. Sieh nur. Jetzt fressen wir die Mücke. Ich habe Angst. Wir sind in ihrem Kopf, Junge. Uns kann sie nicht kriegen. Außerdem weiß sie gar nichts von uns. Jetzt! Ich halte es nicht mehr aus. Lass uns hinausgehen. Jetzt kommt das Beste. Pass auf, Jerome. Schreib! Die Libelle beißt in den Mückenleib. Der zerplatzt vor den Panoramaaugen und der Brei überfließt in gelb-roten Farben unser Gesichtsfeld. Die Kauwerkzeuge malmen. Dann sieht man den schlaffen und leeren Leib der Mücke ausgesaugt und in Fetzen vor unseren Augen. Guck mal, so sieht das aus, Junge. Ich hoffe, du hast alles notiert. Sie ist satt. Endlich Ruhe. Hoffentlich macht sie einen ruhigen Verdauungsflug. Ja, wenn sie jetzt bis Avignon fliegt, wie sollen wir zum Abendessen wieder zu Hause sein? Sie wird sich setzen. Anders kommen wir nicht hinaus. Ich möchte nicht aus 20 Meter Höhe auf die Erde fallen. Also warte, mein Junge. Ja, sie fliegt. Unten wackelt eine Straße vorbei. Ich sehe Menschen und Esel. Weißt du was? Ich bin ein Esel. Nein, das doch, bist du nicht. Doch, ich vergaß mein Baldrianfläschchen. Wo ist es nur? Hier. Wie wäre es, wenn wir ihre Nervenstränge damit bestreichen, hä? Vielleicht führt ja einer in den Teil des Gehirns, der das Schlafbedürfnis auslöst. Komm, tropfen wir uns ein wenig auf die Finger. Hier. Drei Tropfen auf deinen Zeigefinger. Ja. Drei auf meinen. Und jetzt reiben wir sie damit ein. Hoffentlich geht das schnell. Geduld, Geduld. Diese kleine Parasitin, die sich anscheinend auf vollgesogene Mücken spezialisiert, wie ähnlich ist sie dem Menschen? Siehst du, Räuberei in all ihren Formen ist die Regel im Handgemenge der Lebewesen. Vom geringsten bis zum höchsten wird immer der Produzent vom Unproduktiven ausgebeutet. Der Mensch, der Kraft seines Verstandes über all diesem Elend erhaben sein sollte, tut sich in ähnlich wilder Gier hervor. Er sagt sich, die Geschäfte, das ist das Geld der anderen. Und die Libelle sagt sich, die Geschäfte, das sind die mit Blut gefüllten Mücken. Komm, lass uns hinausgehen aus der Fantasie. Warte doch, warte. Gleich setzt sich das Insekt, es wird schon müde. Merkst ich auch. Ah, mein Junge, so ein Ausflug. Da wird man glatt zum Philosophen. Die Erde ist eine wurmstichige alte Nuss, befallen vom Ungeziefer des Bösen. Sie ist nur ein roher Entwurf. Wir sollen gut sein, sagt der Pfarrer. Ja, leicht gesagt. Und so ein alter Naturforscher sollte sich mit solchen Fragen überhaupt nicht befassen. Jetzt? Jetzt hat sie aufgesetzt. Hoi. Summen hat aufgehört. Die Farben sind blass geworden. Verdauungsschlaf sei gepriesen. Wir können aussteigen, mein Junge. Wo sind wir? Das scheint ein Vulkan in der Nähe zu sein. Lass uns endlich herauskriechen und am Bein herunterklettern. Da, da, ein Gebirge mit Rauch. Jetzt müssen wir herausfinden, wo wir gelandet sind. Oh, Paul, Paul, Paul, das Feuer ist heiß. Du solltest den Jungen anbinden, Marie, und dem Baby Honig geben. Es hat eine Kolik. Ach, es will nicht brennen. Oh, da, eine Libelle. Genauso eine wie heute Mittag. Madame, lassen Sie mich das machen. Ich bin schließlich der Gärtner. Wenn Henri sieht, wie Sie in Ihrem gesegneten Zustand ins Feuer pusten, dass es Ihnen fast die Haare versenkt, dann wird er mich zum Teufel jagen. Ach, wenn ich nur wüsste, wo Sie sind. Den ganzen Nachmittag habe ich nichts mehr von Ihnen gehört. Ich gehe mal die Gleise der Eisenbahn nach. Vielleicht sind Sie weiter hinten. Nein, nein, da habe ich schon gesucht. In letzter Zeit ist er seltsam geworden. Mehr als das. Ein Kind nach dem anderen. Er will sie alle unterrichten. Paul ist 3,5. Pauline trinkt von der Brust. Und was unterwegs ist, soll auch schon in die Schule. Zum Teufel, Sie fahren den ganzen Tag mit dieser Eisenbahn. Die spielen so ein Spiel. Das heißt Fantasie. Die machen sich ganz klein. Wie? Die machen sich ganz klein? Na, die machen sich ganz klein. Die setzen sich in die Lokomotive und fahren zwischen den Beeten hindurch oder um den Komposthaufen herum. Und jetzt haben sie die Gleise über 60 Meter ausgelegt. Setzen sich in die Lokomotive? Bist du verrückt geworden, Fabier? Mich setzen sie in den Güterwaggon, weil angeblich nicht genug Platz ist in der Lok. Früher mussten wir immer im Kreis fahren, bis die Lok keinen Dampf mehr hatte. Es gab nämlich keine Bremsen. Jetzt aber hat der Schlosser ihr Bremsen eingebaut. Ich will das nicht mehr mitmachen. Wir sind klein, die Tiere sind um uns riesengroß. Er sagt, Henri sagt, das wäre besser als eine Lupe. Er wäre dann mittendrin. Eines Tages wird uns so ein Mistkäfer in seine Kugel einrollen. Na, was erzählst du da? Mein Mann wird so kindisch nicht sein. Letztens, da sah ich eine Gottesanbeterin. Das Männchen saß auf ihr drauf und verrichtete seine, seine Verrichtung. Javier. Ja, aber es hatte keinen Kopf mehr. Sowas habe ich meinen Lebtag noch nie gesehen. Das hat alles Henri mir gezeigt. Der beschäftigt sich wirklich mit Javier, ist es möglich, dass du aus den vielen Kriegen, in denen du gekämpft hast, irgendetwas mitgebracht hast? Eine Krankheit, die jetzt zum Ausbruch kommt? Jetzt erst? Oder eine Gehirnerweichung vielleicht? Du solltest zum Doktor gehen. Quatsch, Frostbeulen, das ist alles. und einen kleinen Streifschuss am linken Ohr. Und wegen der Frostbeulen, die ich manchmal im Winter immer noch spüre, da hat Henri mir das Nest der Gottesanbeterin gezeigt, in Tigno, wie die Bauern es hierzulande nennen. Ja, das hilft tatsächlich gegen Frostbeulen. Da hat Henri recht. Ja, mach was, er streitet es ab. Er rieb mir meinen juckenden Zeh ein und ich merkte, dass es linderte, aber er lachte nur und erklärte mir, dass das sei reine Einbildung. Man wird einfach nicht mehr wahrgenommen in Haus und Garten. Oh, Henri, Jerome. Mama, wir sahen eine Stechmücke, die den Präsidenten der Republik gestochen hat. Möglicherweise. Also ich habe gerade Favier gegenüber gesagt, dass ich den Eindruck habe, ihr seid alle verrückt geworden. Jerome, bitte geh hinein, wasch dir die Füße, die sehen ja ganz schwarz aus. Was ist mit dem Tigno? Behauptet der alte Soldat immer noch Hilfe gegen seine Frostbeulen? Jawohl, Herr General. Trotz dieses weit verbreiteten Glaubens gestatte ich mir daran zu zweifeln. Nach den nutzlosen Versuchen, nämlich die ich während des letzten Winters an mir und anderen Dorfbewohnern angestellt habe. Es ist ein Volksheilmittel. Keiner von den Leuten verspürte auch nur die geringste Abschwellung der Frostbeulen. Geschweige denn eine Verminderung des Juckreizes unter dem eiweißähnlichen Lack eines zerdrückten Tigno. Und trotzdem hat das Mittel seinen guten Ruf bewahrt. Ich sage euch, woher das kommt. Wenn das Nest der Gottesanbeterin, also dieser Tigno, heilende Eigenschaften hat, wie man behauptet, dann ist der gute Ruf nur auf die Namensgeberin gegründet. Sag ich, das Nest einer Kreuzspinne hätte eine solche Karriere niemals gemacht. Es hilft auch gegen Zahnschmerzen. Ja, es genügt, den Tigno in der Tasche zu tragen, um gegen Zahnschmerzen gefeit zu sein. Die alten Frauen suchen die Nester, wenn der Mond scheint. Ach, dann leih mir doch mal deinen Tigno. Ich habe Kopfschmerzen und meine Glieder sind gestaucht. Ich fuhr nämlich noch vor einer Minute mit einer Libelle durch die höheren Sphären unseres Gartens. Hast du wieder mit deiner Fantasie gespielt, Vater? Ja, hier. Aber verlier nicht. Der Mond steht ungünstig. Ich habe keinen anderen. Ich wollte nur mal wissen, ob du auch einen hast. Ach, warum glaubst du mir nicht? Meine Mutter, meine Großmutter, alle haben es gespürt. Ich habe Jerome damit vor Ohrenschmerzen bewahrt. Den kleinen Pulverausschlag. Ja, und du lachst. Nein, ich lach nicht. Manche Mittel, die auf der letzten Zeitungsseite angeboten werden, sind auch nicht viel wirksamer. Ach, du nimmst mich niemals ernst. Na, dann gib ihn wieder her. Ich stecke ihn gegen meine Schmerzen in die Hosentasche. Gib her. Wie war das noch mit der Stechmücke, die sich am Präsidenten der Republik gütlich tat? Und mit deinem Abenteuer mit der Libelle? In Favier. In der Libelle. Hast du jemals eine Libelle mit der Lupe angeschaut? Nein, das hast du nicht. Sonst wüsstest du, wie leicht es ist, bis in ihr Innerstes vorzudringen. So, ich lege mich jetzt eine halbe Stunde aufs Ohr. Oh, fühl, Henri, wie sich bewegt. Bald kommt so ein kleiner Mensch auf die Welt und was findet er vor? Verkehrtheiten. Es wird ein Mädchen. Ich fühl das. Dann wird dieser Mensch es schwer haben, als Frau. Ach was. Der Lehrer sagt, wir Frauen leben nicht im Orient, wo wir artige Tiere ohne Seele sind. Der sagt sich leicht als Lehrer. Er sagt, das Gesetz erlaubt den Frauen die Bildung. Naja, auch die Kirche hat irgendwann anerkannt, dass die Frau eine Seele hat, gleich der des Mannes. Überlegen sogar, was zärtliche Liebe und Selbstlosigkeit angeht. Oh, ich möchte, dass sie einmal eine Ärztin wird. Man hat die Sklaverei abgeschafft und die Bildung der Frau erlaubt. Unsere Urenkel werden noch weitergehen. Ja, eine Ärztin oder eine Ingenieurin, wenn sie so klug wird wie Aglaé. Aglaé ist nicht klug, sonst wäre sie längst aus dem Haus. Es reicht gerade zum Aufräumen in meinen Regalen und Archiven. Oh, sie ist klug. Ein wenig böse geworden. Daran bist du nicht gerade unschuldig, Henri. Ich? Ja, du hättest die aufsteigen lassen können. Du bist klug. Du hättest ihr zeigen können, was du Jerome und dem kleinen Pult zeigst. Und stattdessen hast du sie dir als eine gehobene Haushälterin erzogen. Aber täusch dich nicht. Sie weiß inzwischen eine Menge von deinen Insekten. Diese Frauen. Diese Frauen. Weißt du, was ich damals Jerome bekam? Da hat der Vater meinem Vater einen Brief geschrieben. Er öffnete ihn und las. Es war, als hätte ihn je das Übel angesprungen. Im Brief, da standen nur zwei Zeilen. Verzeihen Sie mir? Ich gehe fort, weil ich der Vater von Marie-Josephines Kind bin. Naja, war das übel. Das war ich. Diese Frauen. Ja. Der Darm beherrscht die Welt, Marie. Unseren schwerwiegenden Angelegenheiten liegt immer zuletzt die Frage des Futters zugrunde. Solange es Mägen gibt, wird man sich füllen müssen. Und du brachtest einen solchen Magen unversorgt zur Welt, Jerome. Komm, steh auf, ich zeig dir was. Oh nein, auch Henri, ich trag doch so schwer. Ich helf dir. Komm, nimm ein Tuch über die Schulter. Wo willst du denn hin mit mir? Nur in den Garten, zum Rosmarin. Sieh dir den Himmel an, Marie. Mir ist kalt. Über unseren Köpfen erstreckt das Sternbild des Schwans ein großes Kreuz. Aber hier unten, um uns herum, wogt die Symphonie der Insekten. Oh, kalt sind diese himmlischen Augen. Da, da zwinkert eins. Ah, ja. Die Astronomie spricht von ihrer Entfernung, ihren Geschwindigkeiten, ihren Massen und Größen. Sie erdrückt uns mit enormen Zahlen, protzt mit Unermesslichkeit. Ach, mir ist kalt und unheimlich. Ja, mir auch. Es gelingt der Astronomie nicht, unsere Herzen zu erwärmen. Und warum? Weil ihr das große Geheimnis fehlt. Das Geheimnis des Lebens. In deinem Leib, da ist dieses Geheimnis. Oh. Es bewegt sich wieder. Was erwärmen diese fernen Sonnen? Erwärmen sie überhaupt noch was? Ihr Licht braucht Millionen von Jahren. Vielleicht ist alles, was wir jetzt sehen, schon längst vergangen und existiert nicht mehr. Gib mir deine Hand, Henri. Komm, lehnen wir uns an unseren Rosmarinbusch, Marie. In deiner Gesellschaft und mit meinen Grillen und Käfern fühle ich das Leben. Und deshalb widme ich dem Sternbild da oben nur einen flüchtigen und zerstreuten Blick. Meine ganze Aufmerksamkeit gilt euch, dir und den Tieren in dieser Nacht und ihrer Abendmusik. Man kann sie auch essen. Was? Wen? Na, die Zikaden, also ihre Larven. Getrocknet. Ein paar Tropfen Öl, Prise Salz, etwas Zwiebel, fertig. Das hilft sogar gegen Nierenleiden. Ja. Ach, du weißt so viel. Aber vom Tinio und der Zikadenlarve als Heilmittel, da weißt du gar nichts. Na, wenn du es sagst. Lieber mische ich mich da nicht ein. Komm, wir sollten vielleicht wieder hineingehen. Was meinst du? Tritt ein, Charras. Tritt in meinen Garten, Herr Lehrer. Ich will mein Buch wieder haben. Ich las eben in meinem La Fontaine. Die Zikade, die den Sommer über gesungen hat, kommt im Winter zur Ameise und bittet sie, die im Sommer Vorräte gesammelt hat, um Hilfe. Du hast gesungen? Fragt die Ameise. Die Zikade nickt. Na, dann tanz jetzt, gibt die Ameise ihr Bescheid. Das ist gemein. Dabei bohrt ihr die Zikade im Sommer die Löcher in die Zweige, damit sie am süßen Saft teilhaben kann. Könnte so ähnlich auch in meinem Buch stehen. Dagegen muss man ansingen. Hier also die wahre Geschichte, weit entfernt von dem Märchengedichte. Zum Kuckuck, wer ist jetzt blamiert? Ihr pfennigfuchsenden Bäuche, ihr krummfingrigen Prallenschläuche, die ihr die Welt mit dem Geldschrank regiert. Ihr macht Lärm und erzählt weit und breit, dass der Künstler die Arbeit scheut. Und der Tropf verdient seine Not, schweigt still, wenn an seiner Ranke die Zikade bohrt nach süßem Tranke. Stehlt ihr ihn, fresst ihr sie auf, sie ist tot. Singst du etwa gegen den Kapitalismus? Du meinst, dein Buch von diesem Karl Marx hätte was bewirkt bei mir? Ich will es wiederhaben. Man behauptet, dass der Gesang die Geschlechter zusammenführt. Aber in der Natur kann der Forscher das nicht bestätigen. Also bei den Soldaten hilft das. Ich meine, die gehen mit Gesang in die Schlacht, sterben dabei und merken es nicht. Das macht der Gesang, deswegen singen die. Das hilft eben. Wenn jemand mir gegenüber behauptete, dass die Zikade ihren Tonapparat in Bewegung setzte, ohne sich um dessen Wirkung zu kümmern, allein aus dem Vergnügen heraus, sich am Leben zu fühlen, so wie wir uns in einem Moment der Befriedigung die Hände reiben, wäre ich in keiner Weise empört. Hört. Das ist die Laubheuschrecke. Ich dachte, das sei der Junge da hinten mit seiner Lokomotive. Sie zischt nicht, Papier. Sie zischt allenfalls singend. Singend zischen. Das muss ich meinen Kindern erzählen. Tausendmal wichtiger als dein Karl Marx. Ich habe sie aufgeheizt. Na, dann können wir ja losfahren. Oh, losfahren. Ich habe davon gehört. Ganz Sérignan spricht schon davon. Irgendwann wird hier ein Doktor von der Anstalt in Avignon auftauchen und als Ersten wird er mich ausfragen. Den Lehrer. Na, dann erzähl ihm ruhig alles, Schatz. Erzähl ihm alles. Aber verschweig deinen Karl Marx, sonst kommt die Geheimpolizei zu dir. Henri! Henri! Ein Brief aus Paris! Oh. Ein Brief aus Paris, der wird doch wohl nicht einberufen werden, unser guter alter Henri. Hier, Henri. Freunde, meine geliebte Frau, Jérôme, wir sind auf einmal reich geworden. Ja. Hast du in der Lotterie gespielt, Henri? Nein, gearbeitet. Mein Leben lang. Was steht in diesem Brief, Henri? In diesem Brief steht, dass die Akademie der Wissenschaften mein Werk gewürdigt hat. Sie hat mich als korrespondierendes Mitglied der Sektion Zoologie aufgenommen. Gleichzeitig hat mir die Entomologische Gesellschaft unseres Landes den Prix Dollfuss verliehen. Dotiert mit 300 Francs. 300 Francs. Da kann man eine Menge Pfeifentabak von kaufen. Onkel Henri, wir wollten doch... Ja, wir wollten doch in die hinteren Regionen unseres Gartens eilen, zu den Kiefern. Ihr könnt schon mal eine Flasche aufmachen. Der Junge und ich haben noch einiges zu tun. Komm, Jérôme. Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir entomologique. 10. Teil. O leidige Politik, bleib draußen und störe uns nicht. Die Akademie von Sérignan. Aglaé! Ja. Marie, ich habe euch doch gebeten, in meinem Tierversuchsraum nichts mehr zu berühren. Ja, aber wenigstens fegen und abstauben. Ich habe es ihr gesagt, sie kann nicht hören. Frauen aus ihren Kreisen müssen immer sauber machen. Ja, es hat sich doch hier so viel Staub angehäuft. Henri, sag ihr bitte, dass sie das mit ihren Kreisen nicht mehr sagt. Ich habe mindestens 4 zertretene Mauerbienen auf dem Fußboden entdeckt. Ja, vielleicht warst du es selbst, Henri. Ja, kann sein. Sie war es. Ich bin die letzten 10 Tage nicht hier gewesen. Jetzt streitet nicht um Herkunft und Staub. Geht in die Küche. Gleich kommen die Herren. Ich muss schnell noch die Tiere mit unterschiedlich gefärbten Punkten markieren. Diese Weiber. Favier! Favier! Ja? Wo bist du? Na hier, Meister. Ich hab Schilfrohre geschnitten. Bring sie rein. Meine Güte, die Männchen... Sie kriechen als Erste heraus. Wie sie sich anrempeln. Wie sie sich auf meinem Parkett wälzen und eifersüchtig sind. Fabier, sieh doch. Sie stauben ihre Flügel ab und fliegen davon. Meister, mit Verlaub gesagt, das sieht ja schlimm aus hier in Ihrem Arbeitszimmer. Hier sind die Schilfrohre. Jetzt fang du auch noch an. Gib her. Wir tun ein paar Kokons hinein und legen sie flach auf den Tisch. Sie mögen senkrechte Schilfrohre nicht. Ich bin schon welchen vorm Fenster begegnet, unten bei den Veilchen. Aber es sind nur die Männchen. Sie schlüpfen als... Nein, sieh nur, ein Weibchen. Und gleich stürzen sich die Liebhaber drauf, wie im Leben. Ist eine nur hübsch genug und riecht meinetwegen gut, kann sie anhaben, was sie will. Gut beobachtet. Die Anstrengung der Befreiungsarbeit lässt es in einem unordentlichen Aufzug erscheinen. Ah, aber sie lässt sich nichts gefallen. 7 Stück haben sie umstellt. Und sie reißt Grimassen mit ihren Kauwerkzeugen. Ah, ich muss Paul dazu bringen, dass er es fotografiert. Die Akademie ist eingetroffen. Fabien, geh du in deinen Garten. Gehöre ich denn nicht dazu? Hast recht, also gut, bleib bei uns. Ich grüße euch, meine Freunde. Ihr kommt zur rechten Zeit, die Mauerbienen schlüpfen. Aber wenn wir nun gestochen werden, da wird man sich dran gewöhnen müssen. Also ich betrete dieses Zimmer erst, wenn all die Bienen hinausgeflogen sind. Beruhige dich, sie stechen nicht. Sie interessieren sich allein für die Weibchen. Na ja. Na, sag mal, Tischler, bist du fertig geworden? Hier, Monsieur Fabre. Oh. Ich habe es den hölzernen Turm genannt. Mhm. Na, und was soll das? Wieder eines dieser undurchschaubaren Experimente. Nein, nein, nein, im Gegenteil. Man kann hineinschauen, Charras. Unten ist Holz, oben die Wand, Glas. Ich fülle Erde rein und dann setze ich den Minotaurus ein und beobachte, wie dieser Mistkäfer seine Gänge gräbt. Ja, der Tischler hat es so gebaut, wie ich es wollte. Danke. Vater, darf ich zuhören? Wir sind hier ein Verein erwachsener Männer, die Angelegenheiten zu besprechen haben. Ja, Angelegenheiten wissenschaftlicher Art. Der Schlachter und der Schlosser und der Tischler. Die Dummköpfe sind wieder mal vollzählig. Hab ich dich jemals als Dummkopf angesehen, Fabier? Nein, ich bin ja auch keiner. Wollen wir nicht anfangen? Über was wollten wir reden? Über die Luft. Aber vorher solltet ihr noch einen Blick auf meine wunderbaren Mauerbienen werfen. Seht doch nur, welch seltsame Art der Liebeserklärung sie uns vorführen. Man sollte lieber nicht davon lernen. Wenn sie so heftig mit ihren Kauwerkzeugen klappern, so sieht mir das sehr nach Art der Bauernlümmel aus. Große Augen machen, wenn die Mädchen auf und ab gehen, den Mund nicht mehr zubekommen und die Brust wie Hähne rausrecken. Sie müssen so sein, bin ich du. Einer klettert auf das Weibchen, 5 andere klettern auf den einen. Das sind doch Verrückte. Die erinnern mich an Kaninchen. Sie müssen. Der Instinkt gebietet es. Mit gesundem Menschenverstand darf man das nicht vergleichen. Die Erfahrungen von Jahrhunderten haben den Menschen klüger gemacht, aber nicht die Tiere. Sie sind unfähig, ihre Instinkte zu ändern. Nicht einmal, um zu verhindern, den Tod zu erleiden. Womit wir wieder bei deinem Freund Darwin sind. Auf Umwegen sozusagen. Charras, schweig still. Ja, ich fordere die Evolutionslehre heraus. Wahrscheinlich bin ich der Einzige. Ich behaupte, der Kampf ums Dasein ist ein schlechter Ratgeber. Wenn zum Beispiel... Ja. Also, wenn die spinnenjagende Wegwespe eine Kreuzspinne aufs Kreuz geworfen hat, stellt sich die Spinne tot. Was für ein kluges Wesen. Hast du beobachtet, wie ich annehme? Ich rede nur über eigene Erfahrungen. Weiter. Also genau dieses Totstellen benutzt die Wespe, um die Spinne wehrlos zu machen. Sie sticht als erstes in den Mund der Spinne und setzt damit deren Gifthaken außer Gefecht. Und dann erst bohrt sie den Stachel in die Spinnenbrust und lähmt ihre Beine. Und was willst du uns damit sagen, Henri? Sag du es ihnen, Jerome. Du hast es von mir gelernt. Die Kreuzspinne hat sich totgestellt. Nach gesundem Menschenverstand müsste sie jetzt im entscheidenden Moment reagieren. Sie hätte die Waffen dazu. Aber sie tut es nicht. Sie kann nicht gegen ihre Instinkte handeln. Wann bekommen wir nun etwas über die Luft zu hören? Heute Nacht hat er im Schlaf geflüstert. Deine Augen scheinen mir so lebendig in der Einsamkeit. Er hat doch uns. Ja, meine Gute, du wirst schon wieder aufwachen. Das hat er auch geflüstert. Und sowas wie, ich hätte dir einen Namen geben sollen. Liliane hätte so gut zu dir gepasst, weil du mit Li anfängst. Und weil meine erste große Liebe Lilly hieß. Na, weißt du also. Was weiß ich denn? Weiß ich, ob er nicht irgendjemanden im Dorf hat? Vater? Ja. Ach. Er ist noch ziemlich lebendig. Und du weißt, was ich meine. Ja, die Kinder fallen nicht vom Himmel. Das macht mir Angst. Unsinn. Hast du ihm nicht letztens eine Libelle gebracht? Ja, eine tote. Libelle fängt mit Li an. Du kennst ihn doch, wenn er sich verliebt, dann in seine Insekten, dann träumt er von ihnen. Vielleicht erscheinen sie ihm in anderer Gestalt, als spinnenbeinige Elfen vielleicht oder pelzige, dicke Hummelmatronen. Wenn er so verliebt ist, wird er unwissenschaftlich, dann macht er Liebeserklärungen. Manchmal glaube ich, er würde selber sehr gerne ein Mistkäfer sein oder ein Skorpionmännchen. Ja, die werden doch von ihren Weibchen gefressen. Ich käme nie auf den Gedanken. Marie, beziehe es doch nicht auf dich. Dich sieht er nur als Menschen an. Mich auch. Ich bin sicher, er ist mit der Libelle losgeflogen, hat sogar Jerome mitgenommen und das hat ihn einfach beschäftigt. Jetzt ist er verliebt in sie. Ach was, auf einer Libelle zu sitzen und mit ihr loszufliegen. Und wenn er nun runtergefallen wäre? Marie, was redest du da? Wenn er runtergefallen wäre, wäre er wie eine Feder. Also er ist so dürr, dass er schweben würde. Ach, ja, dann lass uns beeilen. Die haben sicher Hunger da draußen. Paul? Paulchen? Ja, Mama? Nimm dein Apparat und fotografier die Mauerbienen. Das hat dein Vater gesagt. Also, Hunger und Durst scheinen uns gewaltige Bedürfnisse. Aber sie sind zweitrangig gegenüber einem Bedürfnis, das sich ständig erneuert, nie gestillt ist, das sich Tag und Nacht ständig bemerkbar macht. Was ist das? Das ist die Luft, Meister. Und ohne die Luft, mein talentierter Tischler, der du mir den hölzernen Turm für den Mistkäfer gemacht hast, ohne die Luft hättest du ihn nicht fertig bringen können. Wir werden später auf diesen Mistkäfer zurückkommen. Ja, nur mal weiter mit der Luft, Ori. Was geschieht mit einem Vogel, den wir in eine Vakuumpumpe sperren und ihm die Luft abziehen? Er fällt tot um. Besser ausgedrückt, er fällt sterbend dahin, hat Fabre so gesagt. Wenn wir aber die Luft rechtzeitig wieder hinzuführen, dann kann es sein, dass er sich wieder erholt. Und das Tier, das in einer Luft lebt, die nicht ständig erneuert wird, kann nicht leben. Was folgt? Die Luft besteht aus kohlensaurem Gas. Für einen Schulmeister ist es eine sehr simple Erklärung, Sheras, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Ja, die Luft besteht aus einem Fünftel Sauerstoff und vier Fünfteln Stickstoff und geringen Mengen kohlensauren Gases, wenn man sie einatmet. Aber sie enthält mehr von diesem Kohlengas, wenn man sie ausatmet. Richtig. Deshalb fällt der Vogel vom Stängel. Peng. Wenn man ihm nicht frische Luft zuführt. Wir saßen einmal auf der Krim in einem Keller. Plötzlich schlief der Offizier ein, dann der Feldwebel und später die halbe Kompanie. Wenn nicht einer das Kellerfenster geöffnet hätte, dann wäre ich nicht hier. Daran muss ich mich gerade erinnern. Und das wäre ein Verlust gewesen, mein lieber alter Favier. Das wäre ein Verlust gewesen. Das sagt uns, die Luft muss sich erneuern, wenn der Verbrennungsprozess im lebenden Körper weitergehen soll. Könnten wir nicht mal von Blut reden? Bitte, bitte, Flachter. Rede du vom Blut. Die Luft gelangt durch die Atmung in die Lunge. Ich habe schon viele Lungen gesehen und kann das, was uns Henri alles gesagt hat, nur bestätigen. Dort löst sie den Sauerstoff im Blut auf. Und weil das Blut ohne Sauerstoff schwarz aussieht, wird es jetzt hellrot. Das ist auch eine Tatsache, die mein langes Berufsleben bezeugen kann. Ich sah Ströme vom Blut, schwärzliches und rötliches. Als Schlosser habe ich mich oft in den Finger geschnitten. Mein Blut war immer rot. Wer schläft, isst. Ja, und was soll das jetzt? Was wolltest du damit sagen, mein Junge? Na, das hat doch was mit den Abenteuergeschichten und der Fantasie zu tun. Vater hat gesagt, die Sibirier essen mehr, weil es dort kälter ist. Fett und Speck essen sie. Genauer. In der Kälte zieht man sich warm an und wenn man schläft, vermag das, das Essen zu ersetzen. Die Ruhe, meine ich. Und ich habe auch so eine Abenteuergeschichte auf Lager. Ein Mann ging nach Grönland auf die Insel Disko. Dort betrieb er eine Wetterstation im Auftrag des Kaisers. Er züchtete Tomaten in seinem warmen Zimmer und er hatte bald 7 Früchte an 3 Stöcken. Da kam ein Schiff mit Walfängern. Sie besuchten den Wettermann und als sie wieder weg waren, als sie wieder auf ihrem Schiff waren, verdammt nochmal, ja, da hatten sie ihm die ganzen Tomaten weggefressen. Und was hatte das mit der Verbrennung zu tun, Favier, Dummkopf? Na, viel. Erstens mal wuchsen die Tomaten in seinem warmen Zimmer und wurden reif. Hatten also all diesen Kohlenstoff eingeatmet und Sauerstoff ausgeatmet, wie Henri das erklärt hat. Chemisch sozusagen, genau wie der sagte. Und dann kamen die Walfänger, die hatten seit Wochen kein Obst und Gemüse gesehen, also fraßen sie wie die Heuschrecken die Tomaten auf, um sie wieder zu verbrennen, um nach Kräften die Harpunen schwingen zu können. Ist doch ganz einfach, oder? Sicher, Fabian, sicher, ja. So Unrecht hast du gar nicht. Ich glaube, wir machen für heute erstmal Schluss. Das denke ich auch. Nein. Denn langsam wird dieser Unterricht lächerlich. Nur noch das mit dem Berg. Vater, bitte. Also gut. Der Berg. Der Mensch verspeist oder atmet stündlich etwa 8 Gramm Kohle. Kohle? Richtige Kohle? Ja, gelöst in Luft und Nahrungsmitteln. Also, wenn er 60 Jahre lebt, nimmt er 4.000 Kilogramm Kohle zu sich. Und die große Menschenfamilie, etwa 1 Milliarde, verspeist so um die 70 Milliarden im Jahr. Aufeinandergeschichtet ergibt die Kohle einen Berg von 1 Meile Umfang und 500 Metern Höhe. Diese Rechnung werde ich nachprüfen, Henri. Da verliert sich jede Vorstellungskraft. Und die Tiere, du hast die Tiere vergessen, Henri. Richtig, Schlachter. Die Tiere, die des Landes und der Meere. Ja. Und die Verwesung haben wir auch noch nicht eingerechnet. Und das Holz und die Steinkohle, die in unseren Häusern verbrannt werden. Und der Rauch aus den Fabrikschornsteinen. Und die Vulkane. Ich habe in Neapel den Vesuv gesehen. Meine Herren. Der rauchte. Und auch die Menschen alle, die Pfeifen rauchten. Die ganze Luft um uns herum wird verpestet. Und die Schlosser und Schmiede wie ich, die haben alle eine Esse und verbrennen Kohle. Ja, aber die Vulkane. Ich meine sage Herren, euch, das Essen ist angerichtet. Henri, bitte gleich, sonst wird alles kalt. Marie, komm ans Fenster. Ja, komm du ins Bett, Henri. Es ist doch spät. Hast den ganzen Tag geredet. Sieh nur unseren Kirschbaum. Unter der Krone schneit es. Kirschbaum im Mondlicht. Das macht mich müde schon in der Vorstellung. Marie, ich habe mich gestern an ihn gelehnt und habe gesagt, ach, mein schöner Baum, wie bist du freigebig. Wie viel Körbe wirst du mit deinen Früchten füllen? Ach, am Tag wüten die Spatzen in ihm. Es ist kaum auszuhalten. Die fressen und lärmen. Wenn sie nicht wären, könnten die Schmetterlinge nicht von den angepickten Kirschen saugen. Und die Goldkäfer erst. Die beißen sich fest. Ja, und die Wespen und Hornissen, die stechen alles an, sogar die Menschen. Und diese ekligen Maden. Jede dritte Kirsche ist voll davon. Ich möchte ihn am liebsten umhauen, deinen Kirschbaum. Er stört die Aussicht auf den Garten. Und all das zahllose Volk, was ihn bewohnt, das juckt, das kratzt, das sticht. Macht mir mein Leben schwer. Aber Marie, was redest du da? Er dient. Die gewaltige Zahl seiner Früchte dient einer Menge von Lebewesen als Nahrung. Dir auch. Und mir, uns allen. Ja, die Marmelade, die ist ständig voller Maden. Na, ihr sie mit. Ihm zu gefallen. Sie schaden dir nicht. Marie, komm zum Fenster und schau ihn dir an. Oh, ich bin müde, Henri. Jetzt komm du ins Bett. Komm endlich. Thank you. Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir Entomologique. 11. Teil: Odämonie des menschlichen Daseins. Ein Maikäferpoet ist er. Zweimal in der Woche die Dorfkinder im Haus, das halte ich nicht mehr aus. Ja, aber die Kinder halten ihn jung. Seine eigenen sollten ihm dafür ausreichen. Er muss Menschen um sich haben, zu denen er sprechen kann. Er muss sich aufregen können. Aber er schreibt doch schon genug über alles, was ihn aufregt. Er bekommt Post von Leuten, die ihn aufregen. Ja, das ist Papier. Nun lass ihn doch, Aglai. Sie verschieben die Gläser, die geordneten Steine und Schneckenhäuser. Sie zertrampeln die Samen. Einer hat vorige Woche das Barometer von der Wand gerissen. Er hat eigene Kinder, die er unterrichten kann. Wozu er Fremde braucht, das muss man mir erklären. Marie, häng das Barometer an die Wand. Der Schlosser hat es repariert. Damit es gleich heute wieder abgerissen wird. Gleich kommen die Kinder. Vater, könntest du nicht in die Schule zu den Kindern gehen? Bin ich verrückt? Der Lehrer macht einen Physikunterricht, da überfällt einen das Grauen. Sollten wir es nicht vielleicht einfach etwas höher hängen, dieses Barometer? Das Barometer? Weißt du, was er über das Barometer erzählt, der Lehrer? Das Barometer zeigt das gute und das schlechte Wetter an, meine Kinder. Hier auf dem Messblatt steht geschrieben Sturm, Regen. Schön und veränderlich. Was ist daran falsch? Aglai, bitte lass mich ausreden. Er fährt fort. Es besteht aus einem gebogenen Glasröhrchen, das mit Quecksilber gefüllt ist. Noch immer finde ich vom letzten Unglück die kleinen silbernen Perlchen auf dem Fußboden. Es steigt und fällt je nach dem Wetter, das draußen herrscht. Also, meine Kinder, der kurze Schenkel des Röhrchens ist offen. Oder ist es der lange? Das habe ich vergessen. Das ist mir ein Physiklehrer. Dann schickt er irgendeinen Bastien auf den Stuhl und der muss mit den Fingerspitzen untersuchen, ob der lange Schenkel offen ist oder geschlossen. Weil er sich nicht mehr erinnern kann. Die Schüler lachen. Fragt unsere Kinder. Bei dir lachen die Kinder aber auch. Weil ich mit ihnen die Wissenschaft mit Spaß verbinde. Und sie dir vor Begeisterung dein Barometer herunterreißen. Quecksilber ist teuer. Sie bringen muntere Gespräche in mein Haus. Sie beleben meinen Kopf. Sie sind wie die Laubfrösche. Sie gehören zu meinem Armas. Nur nicht so viele wünsche ich mir. Ja, dann werde ich sie schweren Herzens hereinlassen. Jedenfalls hängt das Barometer jetzt außerhalb ihrer Reichweite. Ja, danke. Und aus der meiner Augen. Die Insekten, die Kinder, die Meerestiere, alles Freundschaften und Feindschaften zugleich. Er schimpft. Er schimpft über den Lärm. Er schimpft über die glühende Augustsonne. Er schimpft über die Geldverschwendung der Regierung, die mit hohen Kosten an den Küsten Laboratorien gründet, um kleine Meerestiere zu sezieren. Die haben feine Apparaturen. Die haben Fanggeräte und Mikroskope. Die haben Aquarien und finden allenfalls heraus, wie der Eidotter eines Ringelwurms sich unterteilt. Demnächst werden sie auf den Mond fahren, um dort Steine einzusammeln und festzustellen, dass sie genauso wie die auf Erden sind. Noch immer liebt er Explosionen, Chlor und Schwefel und das, was er den unbeugsamen Willen nennt, Liebe. Hat er meine Mutter geliebt, die Selige? Oder mich? Ich war der Gehilfe ohne Lehre, ruft er mir zu. Und Aglaé, ich hatte Erfolg. Was bin ich anderes als seine Gehilfin ohne Lehre? Und wo bleibt mein Erfolg? Nein, ich wische Staub auf seinen folianten Gerippen und getrockneten Käfern. So ist das. Onkel Fabre, ich habe Hunger. Ja. Hat dir denn deine Mutter nichts mitgegeben? Wir essen nur einmal am Tag. Onkel Fabre, was liegt hinter dem Mont Ventoux? Die Welt, Jeanette. Die weite Welt. Dass ihr mir nicht zwischen die Schafe geratet. Kommt, alle hierher, auf die Heuwiese. Aber die gehört doch dem Lehrer. Die wird nicht kleiner davon, wenn wir uns jetzt alle setzen. Was hast du da, Paul-Henri? Ein Frosch, Papa. Oh, Den können wir brauchen, wenn wir nachher an den Bach gehen. Steck ihn in die Hosentasche. Und ich habe einen Grashüpfer, aber der hat nur noch ein Bein. All unsere kleinen Landtiere. Wie schön sie sind. Auch die Narzissen. Auch die Narzissen. Wenn man Hunger hat, kann man die Narzissen an die Zunge halten und ausschlürfen. Ah, und? Was ist deiner Meinung nach drin? Na, Honig, Onkel Fabre. Das weiß mein Vater auch. Ich habe es ihm beigebracht. Onkel Fabre, bitte erzähl uns vom Meer. Ihr kennt ja nicht mal die Fische. Doch, der Lehrer hat uns Getrocknete mitgebracht. Und die haben gestunken. Eine Moräne, einen Steinbutt. Und einen Seeigel. So einen hat mein Vater schon gegessen. Ja, mit dem kleinen Messer habe ich ihn aufgemacht. Und dann das Innere herausgeschlürft. Pfui Teufel, das ist doch alles schleimig. Ich dachte, ich sei ins Schlaraffenland eingetreten. So, jetzt wollen wir etwas lernen. Aber ohne Talent geht's nicht. Was ist das, Talent? Talent hat ein jeder, mehr oder weniger zu irgendeiner Sache. Man muss es nur finden. Einer malt, der andere singt, ein anderer beobachtet Tiere. Ich kann Hufeisen schmieden, weil mein Vater Schmied ist. Ah, da hast du aber Glück gehabt. Ich kenne einen Schmied, der hat einen Sohn, der konnte nicht mal einen Nagel in die Wand hämmern. Talente sind, wie sie sind. Eine Gabe lässt sich nicht übertragen. Sie lässt sich auch nicht erwerben. Wer sie nicht von klein auf in sich trägt, wird sie niemals besitzen. Aber Fantasie kann ein jeder haben. Naja, man muss sich schon anstrengen. Mein Frosch, der tanzt mir in der Hosentasche. Na, dann lasst uns zuerst zum Bach gehen. Yeah! Fürs kleine Kind sing ich geschwind ein Lied kurz und neu und schön auch dabei. Rundum, rundum, rundum, rundum, rundum, rundum, es bläst der Wind. Und unsere Mühle dreht sich geschwind. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Sie singt seine Gedichte. Und ich? Ich versinke in einer Stille von Arbeit. Ihn nennt man inzwischen den Homer der Insekten. Tja. Was wäre er ohne meinen Ordnungssinn? Seine Frau hat von allem keine Ahnung, bekommt Kinder, singt und ist fröhlich. Ich weiß, wie wenig er verdient. Wenn der Präfekt den Minister nicht erweicht hätte, ihm 1000 Franc zu geben, na, wir hätten keinen Bissen mehr in diesem Jahr zu essen. Und er schreibt und schreibt an seinen Souvenirs. Und es bringt nichts ein. Nichts. Ein Maikäferpoet ist er. Er malt Pilze, er aquarelliert sie. Und dabei muss er sich beeilen, weil sie schnell aus der Form gehen, wenn sie vor ihm liegen. Er sammelt Steine, die Regale ächzen, er presst Pflanzen. In jedem seiner dicken Bücher vertrocknen sie und beflecken die Seiten. Und dann die Glaswaren für die Chemie, die Röhren, die Flaschen mit dem dreifachen Hals, die konischen Behälter. Eine Unmenge von Flaschen und Fläschchen, mit tausenderlei von Chemikalien gefüllt, alles Gift. Kaliumpermanganat, Antimon, Salzsäure, H2SO4, was das wohl bedeuten mag. Ständig macht er sich Notizen, die ich aufsammeln und ordnen muss. Wir haben Durst! Gott, bleibt draußen, ihr seid ja ganz gelb. Dass mir keiner von dieser Plage das Haus betritt. Vater, wo seid ihr wieder gewesen? Am Bach, unter den Ginsterbüschen, bei den Fröschen und Salamandern, den Lurchen und Eidechsen, Wasserläufern und Krebsen. Wie sich gehört. Ja, wir waren ganz dicht bei ihnen. Wir haben Fantasie gespielt. Nein, nicht gespielt. Die Welt ging unter, wirklich. Zack, war sie anders. Immer wieder dasselbe. Die Welt geht unter und wir staunen darüber. Da war auf einmal der Himmel weg. Ach, Paul-Henri, was sagst du da? Der liebe Gott etwa auch? Na, erst auf den zweiten Blick war er zu finden. Verdeckt war er von den Zweigen der Büsche. Und von den hohen Grashalmen. Man musste die Augen zusammenkneifen, so hell war es. Die Welt war plötzlich so weit, so groß und so hoch. Und tief und laut. Kein Mensch hat sie so erlebt, wie wir da unten am Bach. Und woher kommt der gelbe Staub, der euch bedeckt? Das war nur der Ginster, weil der gerade blüht. Ja, und wir standen drunter und als ein Wind aufkam, da wehte alles auf uns herab. So war das. Er hat euch alle angesteckt. Vater hat ihn angesprochen. Hallo Ginster, hat er gesagt. Winkst du uns? Eigentlich müsstest du zu uns sprechen, so lebendig wie du aussiehst. Man sieht nämlich viel besser das Kleine, wenn man selber klein ist. Dann ist das Kleine groß. Es hat überall laut geknackt und geschart. Na, wenn einer von einem Grashalm herunterrutscht, dann rauscht es eben. Ich habe eine Schnecke gesehen, so groß wie die Wiege meines kleinen Bruders. Sie wird sicher nach dir geschnappt haben. Bolori, lass mal deine Stirn fühlen. Vielleicht haben die Kinder ja einen Sonnenstich bekommen. Wir haben Durst. Ja, das Wasser kommt doch schon. Ich habe die Schnecke auch gesehen. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Sie hatte riesige Fühler. Und sie stank. Sie schob sich über ein Blatt wie über einen Teppich und hinterließ eine klebrige Spur, die gleich wieder vertrocknete und wie Pergamentpapier in kleinen Fetzen davonflog. Was wir alles gesehen haben. Und so eine Schnecke wird in kochendes Wasser geworfen und von uns gegessen. Werden von jetzt an bei uns keine Schnecken mehr gegessen? Wenn wir klein wären, würde ich mir das sehr überlegen. Sie hatte kleine Augen wie Tintenpunkte. Ihr faltiger Hals zitterte und sie schnaufte durch ihr Atemloch und senkte auf einmal ihre Fühler, um Vater anzuschauen. Bestimmt hatte sie schon von Jean-Henri Fabre gehört. Schweig still, Agri. So ein Blick ruhte noch nie auf mir. Ja, und sie raspelte ununterbrochen mit ihrer Schneckenzunge im breiten Mund. Eine Maschine, eine Dampfmaschine. Sie schnaufte wie eine Lokomotive. Ach ja? Wirklich? Eine entfernte Ähnlichkeit mit unserer Lokomotive war vorhanden. Ich legte meine Hand ganz vorsichtig an ihr gewundenes Haus. Und die Kinder taten es auch. Frag sie nur. Und drinnen rumpelte es. Wir alle dachten, was für ein gewaltiges Wesen. Das würdest du doch nie empfinden, wenn du sie in die Hand nimmst und in den Kochtopf wirfst. Aglai, gib's zu. Was für eine Verrücktheit. Lass sie doch. Sie werden etwas lernen. Ich habe gehört, wie sie quiekte. Und ich bin ihr hinterhergegangen. Und bist festgeklebt in ihrer Spur. Wirklich? Sie fuhr davon. Nicht auf Rollen, nicht auf Rädern. Ihr Haus war einem hochbeladenen Wagen ähnlich, ständig nah am Umkippen. So schwankte sie an uns vorüber. Mit den Kindern in so einer Traumwelt zu versinken. Sie werden sich blamieren bei ihrem Lehrer, wenn sie davon erzählen. Und dich mit, Vater. Wenn sie erzählen, was sie gesehen haben, ist nichts dagegen einzuwenden. Es wurde sogar gefährlich, als nämlich die Krebse kamen. Sehr gefährlich. Eine ganze Armee. 4 Stück. Und sie kamen von der Seite. Um Gottes Willen, was hätte da passieren können? Die Scheren aufgeklappt, heißhungrig auf Schulkinder. Und auf mich natürlich auch. Ja, und hinter uns war der Bach. Ein reißender Strom. Vor uns ein Grasurwald. Und ich musste doch darauf achten, dass wir alle zusammenblieben, keiner verloren ging. Wenn da was passiert wäre. Und dann kam der Schmetterling. Ich dachte, da schnurrt etwas wie eine von unseren Papierwindmühlen, die wir immer bauen. Aber es war ein Schmetterling. Und alle liefen ihm hinterher vor Begeisterung. Er hüpfte über die Krebse hinweg und wir hüpften über die Krebse hinweg. Nein, Vater, wir waren doch viel zu klein. Recht hast du schon. Wir rannten an ihnen vorbei. Immer dem Schmetterling hinterher. Und ich stieß mir die Nase an einem Immergrün. Ich dachte voller Schreck, wenn es uns so nicht wieder gelänge, groß zu werden, was dann? Keine Leberwürste mehr, keine Kalbszungen, kein Wein und niemals mehr Schnecken essen. Aber dann waren wir mit einem Mal wieder groß. Und Vater nahm die Schnecke auf und steckte sie in die Jackentasche. Hier ist sie. Vater! Eine Schnecke! Und das soll eine Mahlzeit ergeben. Einen schönen guten Tag, alle miteinander. Ich habe meine Kinder gesucht. Das heißt, gesucht habe ich sie eigentlich nicht. Denn ich wusste wohl, wohin sie ausgerissen waren. Physik. Marsch. Zurück in die Schule. Dafür sind wir jetzt viel zu müde. Schulmeister, alter Freund, lass es genug sein für heute. Die Kinder haben genug gelernt. Und dann ausgerechnet noch Physik. Kein Erbarmen. Wie wär's denn mit einem Schluck Wein? Ich hab noch ein paar süße Rüben mit Sahnesoße. Wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. Hörspiel in 12 Teilen nach dem Souvenir Entomologique. 12. Teil. O alter Speck, gelb wie Zitronen. Hoch das Herz. Was immer geschehen mag, hoch das Herz, meine liebe Tochter. Die schweren Prüfungen des Lebens finden irgendwo ihre Erklärungen. Das, was wir verloren haben, findet sich wieder. Das, was wir geliebt haben, wird uns zurückgegeben. Wappne dich mit Mut gegen das schicksalhafte Ereignis. Da, wo wir nichts mehr vermögen, wollen wir wenigstens mit moralischer Kraft kämpfen. Zeigen wir uns dem Elend, das uns zu Boden strecken will, überlegen. Mit deinem großmütigen Charakter wirst du diese Dinge verstehen. Hoch das Herz! Du weißt so gut wie ich, das Leben ist nichts als eine Folge von Kümmernissen. Erhalten wir uns also die Kräfte für die, die uns noch treffen werden. Ach, diese Kinder. Sei als Frau so tapfer, wie ich dich als Mädchen gekannt habe. Die Zukunft wird dich entschädigen. Wem hat er das nur geschrieben? Mir? Mir? Dieser Lärm. Dieser ewige Kinderlärm. Sie hat das nicht im Griff. Sie singt lieber, anstatt die Peitsche zu nehmen. Mir hat er das geschrieben? Ich sei tapfer? Ach, die Peitsche! Die Peitsche! Wenn diese Mutter es nicht fertig bringt, ich kann das! Wem hat er diesen Brief geschrieben? Ich wusste es. Seiner Tochter Claire. Meiner Schwester. Meiner Schwester Claire! Der Tuberkulösen. Ruhe! Schluss mit dem Lärm! Von Erbsensupp in der Schüssel, darin noch die Würmlein schwimmen, lässt manch ein Närr sich verstimmen und kriegt sie nicht, und kriegt sie nicht unter den Rüssel. Ich hab's gern, ich hab's gern, kommt der Hunger dich plagen, tut die Erbsensupp sanft dir im Magen. Ich hab's gern, ich hab's gern, kommt der Hunger dich plagen, tut die Erbsensupp sanft dir im Magen. Vater, du wächst dein Kind auf. Jetzt kommt der alte Speck. Komm, Marie, sing mit mir. Und alter Speck, gelb wie Zitronen, und riecht durchs ganze Haus. Das ist schon ein festlicher Schmaus. Nur muss man die Vorräte schonen. Hab ich gern, kommt der Hunger dich plagen. Tut der Räucherspeck sanft dir im Magen. Hab ihn gern, kommt der Hunger dich plagen. Tut der Räucherspeck sanft dir im Magen. Und jetzt die Zwiebel. Genug ist es mit diesen Kindereien. Alle, lasst uns alle von der Zwiebel singen. Auch du, Aglaé. Und die Zwiebel, die rundliche Fest. Bisschen Salz und du hast ein Gericht. Ein Narr nur, wer schlecht von ihr spricht, versäumt ja vom Leben das Beste. Ich hab's gern, kommt der Hunger dich plagen, du die Zwiebel gar sanft dir im Magen. Ich hab's gern, kommt der Hunger dich plagen, tu die Zwiebel, der sanft dir im Magen. Vater, du bist und bleibst ein Maikäferpoet. Mir auf die Nerven. Ich denke, du hörst schwer. Ja, das weiß sie genau. Seitdem ich schlecht höre, kommt sie näher. Jetzt sitzt sie auf der anderen Seite der Straße, auf dem Friedhof. Jerome! Jerome! Mal, hörst du dich? Was ist? Ja, Vater? Bring mir mein Gewehr. Ja, Vater. Du willst doch nicht etwa jetzt, zu nachtschlafender Zeit? Ja, ich verjag sie. Ich töte sie. Sie raubt mir den Schlaf. Na, wo bleibst du? Hier, Vater. Aber schieß sie nicht tot. Ja, und wenn du jemanden triffst? Ach, nachts, ja. Auf dem Friedhof. Höchstens ein Gespenst. Also morgen stimmt der Generalrat des Departements über eine jährliche Unterstützung für dich ab. Und was wird daraus, wenn du heute Nacht noch einen Menschen erschießt? Alle Zeitungen werden voll davon sein. Ich habe schon mal eine Nachtigall erschossen. Ja, und das reicht. Soll ich das Gewehr wieder zurückbringen? Meinetwegen. Aber nicht wegen des Generalrats. Die werden mir nicht aus meiner finanziellen Misere helfen. Oh, schlaf, mein lieber Mann. Jetzt schlaf doch endlich. Die werden mir nichts geben. Wir werden jeden Tag Zwiebeln mit Salz essen müssen. Und wie wäre es, wenn du einige deiner Aquarelle verkaufst? Meine Aquarelle? Ach, taugen doch nichts. Es fehlt ihnen jede künstlerische Finesse. Aglaé hat recht, wenn sie sagt, es sei ein verrücktes Vorhaben und koste nur Geld. Nein, es sind so schöne Bilder. Und man erkennt alle Pilze, die bei uns wachsen. Man möchte die am liebsten aus dem Bild herauspflücken und essen. Ich bin ein Sonntagsmaler. Aber ich liebe meine Pilze. So sehr wie die Insekten und die Vögel und Käfer. Das muss schon gesagt werden. Ja, sie sind groß auf deinen Bildern wie in der Natur. Aglaé hat Angst, die Blätter füllen die Regale und werden zu Reliquien. Sie räumt sie vom Wandschrank in die Schubladen, von den Schubladen auf den Speicher. Einige haben die Ratten angefressen, andere sind feucht geworden. Sie sagt, sie fallen eines Tages irgendeinem Urenkel in die Hand und werden von ihm zerschnitten. Ja, aber dann verkauf sie doch. Ich muss dir gestehen, einer hat sich gemeldet. Der gelehrte Mistral. Er will sie für sein Museum Arlatan in Arles erwerben. Ja, gib sie ihm. Verlange einen guten Preis. Wir haben fast kein Geld mehr. Ich weiß, ja. Ich weiß. Aber vielleicht, der Generalrat. Vielleicht. Na, ich bring's nicht fertig. Und diese Nachtigall geht mir auf die Nerven! Verschwinde! Ori, beruhige dich. Du machst mir meine Nerven endgültig kaputt. Hör endlich auf, mich zu quälen! Ori. Wie gut haben wir von den Erträgen meiner Schulbücher gelebt. Seit das Unterrichtswesen sich anders orientiert, verkaufen sie sich nicht mehr. Ich liege nicht nur im Kampf mit dieser Nachtigall, sondern auch mit dem schrecklichen Problem des täglichen Brotes. Eines Tages, da werden alle deine Souvenirs entomologiques lesen, die ganze Welt. Und wir werden reich sein. Und du? Du wirst ja endlich... Na? Sag schon. Was werde ich endlich? Du wirst dir endlich einen neuen Hut kaufen. Seit Jahren trägst du dieses schwarze Ungetüm auf dem Kopf. Fehlt nur noch, du trügest es im Bett neben mir. Mein Hut. Mein Hut. An dem erkennt man mich schon von Weitem. So, jetzt wollen wir schlafen, Marie. Aglaé, ist das Öl erhitzt? Ja, doch. Was habt ihr zum Abendessen mitgebracht? Zikadenlarven. Wie? Ich denke, ihr habt Hammelfleisch gekauft. Ja, das wollten wir auch, aber dann kam Ori auf die Idee mit den Larven. Gebratene Larven. Süß wie Gebäck. Sind wir tatsächlich so weit, dass es nur noch zu Insekten reicht? Oh, beruhige dich, Aglaé. Jetzt schau doch, wie viele es sind. Schon Aristoteles hat sie gerühmt. Und deshalb haben wir beschlossen, es nachzuprüfen. schütze ihn einer gleich. Eine Prise Salz, eine Zwiebel. Sie dürfen nur ein paar Minuten frittieren. Schnell, sie sind schon braun. Also, jeder bekommt genau 8 Stück. Brot, Adlai, Brot. Meine könnt ihr unter euch aufteilen. Ich bin kein Höhlenmensch. Wie Garnelen. Marie, was ist? Schmeckt's dir nicht? Es sieht so komisch aus. Es sieht komisch aus. Was ist denn das, wenn man Hunger hat? Außerdem schmecken sie ähnlich wie gebratene Heuschrecken. Aber sie sind ziemlich zäh. Zikadentee ist gut gegen Nierenleiden, das sagen die Bauern. Das hört sich an, als würdet ihr Pergamentpapier essen. Ich werde euch etwas sagen. Schmerzhafte Selbstversuche bringen oft Klarheit. Gib zu, der Behauptung von Aristoteles, sie seien von süßestem Geschmack, mag ich nicht zustimmen. Aber möglicherweise schmecken die Zikaden seiner Landschaft süß. Es hat keineswegs etwas mit Armut zu tun, wenn wir Zikaden essen. Es ist unsere Neugier. Es ist unser Drang nach Erkenntnissen. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ein vergitterter Speiseschrank gegen Fliegen keinen Nutzen hat. Deiner Meinung nach sollten sich also die Fliegen direkt aufs Essen setzen, um Schlag ihre Eier zu legen? Schlag die Speisen in ein Stück Papier. Es gibt nichts Einfacheres. Ach, du weißt ja immer alles besser. Jérôme, Paul-Henri, wir werden uns zu den heiligen Pillendrehern begeben. Papa, sieh mal, ich habe den Frosch vergessen. Igitt! Ein toter Frosch in der Hosentasche. Oh. Er wird genau wie sein Vater. Zur Schafheide. Dort drüben. Paul-Henri, schlaf nicht ein. Es ist so heiß, Papa. Sag mir, warum singt die Zikade? Weil sie sich vermehren will. Die Männer rufen die Frauen zusammen und dann kommen die. Das ist wie wenn bei uns im Dorfball ist. Dann kommen die Frauen alle wegen der Musikkapelle. Ja, das ist bei der Zikade viel ernster. Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht singt die Zikade aus purem Vergnügen und vermehrt sich nur so nebenbei. Wie die Menschen beim Ballvergnügen. Die Natur besingt ihre Freude. Schaut euch die Schwalben an und Lerchen. Ja, aber dahinter steht immer eine Aufgabe. Hast du gesagt, Vater? So, habe ich das. Ich habe aber auch gesagt, das Wahrscheinliche, auch das sehr Wahrscheinliche, ist nicht das Offensichtliche, das keinen Zweifel zulässt. Lassen wir das philosophieren. Lasst uns ganz simple und unbefangene Menschen sein und Freude empfinden, mit den Tieren zusammenzuleben. Immerhin sind wir Aglai hier entkommen. Ah, da liegt auch Kuhmist, ganz frisch. Und Eselsmist. Na, dann lasst uns in die Knie gehen vor diesen Ausscheidungen und beobachten und suchen. Seht ihr das? Da ist schon einer, der die Erde vom Unrat befreit. Er singt nicht, er arbeitet. Fast könnte man sagen, im Schweiße seines Angesichts. Er stinkt bis hierher. Seht euch die Werkzeuge an. Er hat eine Hacke und sogar eine Pflugschar. Und eine Schaufel und einen Brustpanzer mit 3 Sporen. Er sieht aus wie ein Ritter in Waffen. Er kämpft auch ums Überleben. Aglaé hat gesagt, wir kämpfen auch ums Überleben, aber vergeblich. Kümmere dich nicht um das, was Aglaé sagt. Sieh dir lieber die schönen Farben an. Kupfer und Gold und Violett, wie ein Amethyst. Da, diese Geschäftigkeit, das ist wie in Kalifornien, alles eilt zum Gold hin. Im oberägyptischen Mist kriegt ein Skarabäus herum, der mit dem Glanz eines Smaragdes wetteifert. Im Senegal findest du welche, die sind kupferrot und feurig wie Rubine. Wo ist nur unser Schwarzer? Die hier sind alle ein wenig blass. Aber die arbeiten genauso fleißig. Im stinkenden Mist möchte ich nicht arbeiten. Na dann, lerne rechnen und schreiben und lesen, mein kleiner Paul-Henri. Wie wär's, wenn wir unsere Fantasie gebrauchten und wieder klein würden und uns unter sie mischten? Ich glaube aber, dass sie da unten gefährlich sind. Da ist er, der Schwarze. Sieht aus wie ein Priester. Man nennt ihn den heiligen Pillendreher. Ein Priester ist immer gefährlich. Aber wir werden ihm nicht aus dem Weg gehen. Nähern wir uns also dem Mistfladen. Pass auf, Paul-Henri, dass du nicht drin stecken bleibst. Der Priester wird dich mit in seine Kugel einrollen. Haltet Abstand, dann werden sie euch nicht bemerken. Er wühlt und gräbt und sammelt wie ein alter Gärtner. Ja, vorn ist er ein Gärtner, hast du gut beobachtet. Aber schau jetzt mal nach hinten. Da ist er nämlich ein Drechsler. Seine Hinterbeine formen die Kugel. Was er vorne gesammelt hat, drückt er mit dem Bauch fest, um es dann hinten in Schwung zu bringen und die Masse zur Pille zu formen. Sie wird immer größer. Jetzt will er damit verschwinden. Und die anderen immer hinterher. Guck mal, er stellt sich auf. Wie der Priester auf seiner Kanzel und donnert und wettert von oben herab. Das hier ist mein Brot, das wird mit niemandem geteilt. Er kann sie kaum alleine wegrollen. Was würde er wohl machen, wenn wir ihm dabei helfen? Ich glaube, er wird sich's gefallen lassen, weil er weiß, dass er es mit Räubern zu tun hat. Selber ist er nämlich auch einer. Und das verstehe ich nicht. Geh nicht so dicht ran, er ist stark. Außerdem kommt da schon einer, um zu stehlen. Meine Ohren klingen. Wenn man klein ist, dann sind alle Geräusche eben lauter. Ich bin aber nicht klein. Klein wie eine halbe Zigarette. Wenn du das nochmal sagst, dann zertrete ich das Biest mitsamt seiner Pille. Vater, es klappt nicht mit ihm. Er hat keine Fantasie. Doch, hat er. Aber er weiß sie noch nicht zu gebrauchen. Da. Da will ihm einer seine Kugel wegnehmen. Schon. Er setzt dich drauf. Und donnert und wettert von seiner Festung herab. Er versetzt dem Räuber einen Hieb und der fällt auf den Rücken. Die boxen. Seht mal, die schlagen die Brustpanzer gegeneinander. Die Kugel ist vergessen. Ah, aber nicht lange. Ein Dritter kommt. Eigentum ist Diebstahl, mein Sohn. Das hat ein Skarabäus formuliert. Kraft geht vor dem Recht. Das kommt von den Mistkäfern. Wahrscheinlich ist das irgendwie auf die Menschen übergegangen. Man bestiehlt sich schamlos in jeder Form. Papa, ich will nach Hause. Ich möchte einmal in meinem Leben an seiner Türe horchen. Er hat nämlich eine Höhle im Sand, so groß wie eine Faust. Da hat er Lebensmittel eingelagert und den Eingang mit Abraum verstopft. Die Höhle ist ein einziger Speisesaal. Ja, ja, es steht gut in der besten aller Welten. Der Tisch ist bestellt, die Zimmerdecke dämpft die Sonnenglut und lässt nur milde, feuchte Wärme durchsickern. Und dann die Andacht, die Dunkelheit, das von draußen eindringende Konzert der Grillen. Kommt, kommt, ich zeig's euch. Kommt nach Hause, Kinder. Wir werden ihn in seinen vier Wänden belauschen und beobachten. Jetzt stehen sie wieder stundenlang vor dem hölzernen Turm und träumen vom Wohlleben. Nichts anderes steckt dahinter. Ich habe eine Neuigkeit. Er weiß es noch nicht. Wie viel ist er dem Generalrat wert? 500 Franc im Jahr. Auf Lebenszeit. Schäbig. Der Homer der Insekten, wie sie ihn nennen. Und dann nur 500 Francs? Ja, aber wir hoffen auf eine Unterstützung vom Minister. Man spricht von 1000 Francs. Bis zum Wohlleben ist es nicht mehr weit, Aglaé. Ich sage nur, alter Speck, gelb wie Zitronen. Hier, Kinder. Mein Turm. Vom Tischler gebaut. Hier wird nicht gekämpft. Hier wird gelebt. Seht nur, hinter den Glasscheiben seine Höhle. Ja, da sitzt er wie die Made im Speck. Der Raum ist gefüllt bis an die Decke mit Nahrung. Guck mal, er frisst, muss sich dabei an die Wand lehnen, so voll ist alles voller Mist. Schade, dass wir unseren Mist nicht aufessen können. Er frisst unseren Mist. Er ist der Reiniger der Erde. Er verwandelt den Unrat in Blumen zur Freude unserer Augen. Seine Chemiekenntnisse schaffen die Vielfalt der Wiesen. Was meint ihr, was er für einen langen Darm hat? Da hängt eine Schnur hinter ihm dran. Länger als bei unseren Goldfischen im Teich. Und ganz sauber aufgewickelt. Ja, er destilliert in dieser Darmretorte alles, was der Pflanzenfresser verschmäht. Er destilliert Reichtümer aus dem Mist. Seine Farben, sein Panzer, seine Werkzeuge. Wonach findet sich ein Magen, der aus derart magerer Kost sich ein Festmahl bereitet, damit nichts aus der Rechnung des Lebens sich verliere? Hat er alles aufgefressen, macht oder raubt er sich eine neue Kugel? Das Leben ist herrlich und dauert so 2 Monate, von Mai bis Juni. Dann aber, wenn es heiß wird, verschwindet er im kühlen Boden und wartet den Herbst ab, um sich fortzupflanzen. Das möchte ich sehen. Seit einiger Zeit redet er mit sich selber. Das heißt, er schimpft. Vor allem über die Ausländer, die unser schönes Gallien zu einer Karawanserei machen. Und über den Fortschritt. Lauschen wir der Lehre des gehörnten Mistkäfers, Kinder. Eine kopfreiche Familie will essen, aber unsere Einkünfte wachsen nicht so rasch. Was redest du da, Aglaé? Er hat weniger als ein Angestellter. Ja, und arbeitet wie ein Bauer. Was redet ihr da über mich? Du bekommst lächerliche 500 vom Generalrat. Aglaé, das wollte ich ihm sagen. Warum nimmst du mir diese Freude? 500? Was habt ihr daran auszusetzen? Weiter mit gelbem Speck. Zurück zur ländlichen Genügsamkeit unserer Väter. Lasst die Familie wieder erblühen. Der Bauer wird uns retten. Ich bin auch ein Bauer. Und zu dem gehören Kinder. Komm, Marie, hoch das Herz. Um Gottes Willen, nicht schon wieder eins. Und alter Speckgelb wie Zitronen und riecht durchs ganze Haus. Das ist schon ein festlicher Schmaus. Nur muss man die Vorräte schonen. Hab ihn gern, kommt der Hunger dich plagen. Tut der Räucherspeck sanft dir im Magen. Hab ihn gern, kommt der Hunger dich plagen. Tut der Räucherspeck sanft dir im Magen. Sie hörten Die wunderbare Welt des Jean-Henri Fabre von Peter Steinbach. 12. Teil. Fabre, Matthias Habich. Jerome, Matthias Matschke. Aglaé, Verena von B. Marie-Jo, Sigrid Burkholder. Paul, Steven Horn. In weiteren Rollen Luise und Lukas Nöllemeier sowie Jenny und Kevin Arendt. Musik Gerd Anklam und Rolf Fischer. Technische Realisation Thomas Monajan und Barbara Zwirner. Regieassistenz Ute Christine Krupp. Regie Marguerite Gâteau. Produktion Deutschlandradio Berlin 2002.